die vorgeblich praktischen Urkundenfälschungen Gottfrieds von Vendôme. Wie sehr die Verfasser des neuen Lehrgebäudes der Diplomatik verblüfft sein würden, wenn es ihnen möglich wäre, den stattlichen Haufen der bereits mit den Untersuchungsmethoden der heutigen Fachwissenschaft entdeckten Urkundenfallstücke zu betrachten, liegt auf der Hand. Hatten sie doch aufgrund von Erfahrungsschlüssen dargetan, unechte Urkunden, wenigstens in größerer Zahl, könnten gar nicht in den Archiven vorhanden sein. Sie meinten praktische Fälschungen, und in dieser Beziehung stimmt auch ihr Schluss. Sie würden an aller Vernunft verzweifeln, wenn ihnen zum Beispiel erzählt würde, von 44 Urkunden des Klosters La Trinité de Vendôme seien nicht weniger als 20 Fälschungen. Herr Meinert, dem wir diese Angabe verdanken, behandelt im 10. Bande des Archivs für Urkundenforschung diese Fälschungen von Vendôme. In Frage kommen die päpstlichen Privilegien für das genannte Kloster. Gefälscht haben soll der Abt Gottfried von Vendôme angeblich im Jahr 1094 und in den folgenden Jahren. Selbstverständlich soll er mit seinen Betrügereien nach herrschender Annahme praktische Zwecke verfolgt haben. Lächerlich zu meinen, er hätte aus Langeweile und zum Spaß so kräftig gefälscht. Man muss zugestehen, der Abt Gottfried war ein mutiger Mann, denn ohne Bekümmernis unternimmt er das Wagnis, er, der um 1094 fälschte, seine Falsifikate in die Jahre 1040, 1047, 1050, 1061 und so weiter zu verlegen. Einige der in seinen Machwerken genannten Notare, Zeugen, konnten doch 1094 noch lebendig sein. Aber Gottfried ist kein Dummkopf. Wir hören, er verfahre bei seinen Betrügereien mit mosaikartiger Sorgfalt. Er habe echte Vorlagen geschickt und glänzend verwendet und umgestaltet. Er ist auch beileibe kein Einsiedler. Er unternahm häufige Reisen und verkehrte mit Päpsten und hohen geistlichen Würdenträgern. Siehe Seite 318, 319. Er hatte also reichliche Gelegenheit, sich über urkundliche Dinge und Angaben, die ihn heimlich interessierten, zu informieren. Leider, leider muss er sich oft einen Bären haben aufbinden lassen, denn ihm, dem scharfsichtigen Fälscher, der höchste Bildung mit größtem Geschick vereinte, passieren bei Ausarbeitungen seiner Fallstücke die unglaublichsten Fehler. Besonders natürlich, wir ahnen es bereits, in der Kongruenz der Datumsangaben mit den genannten Personen und gemeldeten Ereignissen. Seine Unsicherheit ist geradezu krankhaft heftig. Über die angeblich 1040 erfolgte Gründung des Klosters fabrizierte er nämlich gleich drei Urkunden. Nicht etwa gleichlautende. Vielmehr weichen die drei Stücke sowohl in der Datierung als auch in der Aufzählung der Besitztümer und in der Darstellung der Ereignisse voneinander ab. Wer sich also für die Gründung des Klosters interessierte, dem widerfuhr das Vergnügen, unter Umständen von dem Abte drei Privilegien vorgelegt zu bekommen. Als Gottfried 1095 das eine Privilegium schmiedete, war er so konfus, um nicht zu sagen geistesverwirrt, dass er trotz seiner Beziehungen zu den Päpsten nicht festzustellen vermochte, welcher Papst um das Jahr 1040 zur Zeit der Ausstellung des gefälschten Privilegiums in Frage kommen musste. Er sitzt in der Klemme und weiß nicht, was er machen soll, denn ein Papstname muss in seiner Fälschung denn doch wohl genannt werden. Wie gesagt, kein Mensch kann ihm das Richtige verraten. Da endlich verfällt unser Abt auf eine geniale Lösung. Er nennt einfach drei Päpste zugleich: Benedikt den IX., Clemens den II. Und Viktor den II. Und dabei lagen doch die Ereignisse der Gründung angeblich nur rund 50 Jahre zurück. Über Papst Viktor den II. Muss Gottfried zeitlebens nicht ins Reine gekommen sein, denn in zwei Privilegien, die er ausdrücklich als von Viktor herrührend schmiedet, lässt er vorsichtshalber jede Datierung weg. Aber es kommt noch toller. Wir wissen, Gottfried war nicht bange, er war direkt verwegen. Seine Unverfrorenheit war so groß, dass er drei Privilegien Papst Urbans II. Fälscht. Das heißt, eines Papstes, der sein Zeitgenosse war und der angeblich 1096 als sein Gast in Vendôme weilte. Wollte er nicht alles aufs Spiel setzen, so musste er doch jetzt bei seinen Fälschungen vorsichtig, sehr vorsichtig sein und alle seine Geschicklichkeit anwenden. Was besagt nun der Befund dieser Fallstücke? Er fälschte diese so, dass zwar alle drei die Tagesbezeichnung, die Indiktion und das Pontifikatsjahr des Papstes übereinstimmend aufweisen, aber keine der drei verschiedenen Jahrangaben stimmt mit den übrigen Datierungsangaben Indiktion, Pontifikatsjahr überein. Die eine Urkunde, nicht im Manuskript, nur in der Überlieferung vorliegend, hat das Jahr 1093, das zweite 1119 und die dritte 1118. Sollte die Jahresangabe mit der Datierung des Tages, der Indiktion und des Pontifikatsjahres zusammenpassen, so musste Gottfried das Jahr 1098 hinsetzen.